Das Krähennest, das Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, heute mit Bernd Pirat und Joe Völker. Jo, stell dich doch mal bitte vor. Ja, ich bin der Jonas aus Dortmund, 22 Jahre alt, Student der Informatik an der FH in Dortmund. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen was mit Jugendpolitik gemacht und wir haben im AK Jugend NRW der Jungen Piraten jetzt auch mal einen Antragsblock für Bochum geschrieben und den möchte ich euch mal vorstellen. Genau, fangen wir doch am besten gleich an mit dem PA 289, das ist euer erster Teil, die Grundforderung. Stell ihn nochmal ganz kurz vor. Genau, es geht im Prinzip darum, Jugendparlamente in ganz Deutschland zu etablieren. Es gibt ja schon einige Modellprojekte in verschiedenen Städten, die laufen ganz gut. Da können Jugendliche sich auch über die Politik auslassen und ihren Senf dazugeben. Aber es ist ja bei weitem noch nicht flächendeckend umgesetzt, dass die Kommunen irgendwie jede einzelne so ein Jugendparlament hätte. Und diese werden ja auch mehr oder weniger demokratisch in irgendwelchen Veranstaltungen, die nicht jeder kennt, gewählt. Und das einfach auf eine breitere Basis zu stellen. Soll ich den einfach mal vorlesen? Ja, genau, mach mal. Okay, der Text wäre, die Piraten sehen große Potenziale in den bereits vorhandenen kommunalen Jugendparlamenten. Sie können helfen, bereits bei Jugendlichen ein Verständnis von Demokratie zu fördern. Daher fordern die Piraten eine flächendeckende Bereitstellung von Infrastruktur und Betreuung für Jugendparlamente, welche die Interessen der Kinder und Jugendlichen repräsentieren und über bestehende Probleme und aktuelle politische Themen beraten. Also das ist die Grundforderung. Die würde dann modular erweitert werden können. Da gibt es noch 6 andere Beiträge zu, also Anträge. Ja, genau, da kommen wir auch gleich zu. Aber lass mich erst eins fragen. Jugendparlament, für die Leute, die es nicht kennen, was genau für Befugnis hat so ein Jugendparlament oder ist das eher einfach nur eine Demokratiesimulation zum Üben? Momentan haben diese Jugendparlamente eigentlich überhaupt keinen Hebel. Sie können irgendwas beraten, das wird dann eventuell von ein paar Parlamentariern angeschaut, als Meinungsbild erachtet und dann in die Betrachtung eingezogen. Aber aktuelle Jugendparlamente haben weder ein Antragsrecht noch irgendein signifikantes Stimmrecht oder ähnliches. Gut, also im Prinzip die Forderung, das flächendeckend einzuführen, damit Jugendliche da ordentlich schon mal zur Politik hingeführt werden, als Politikinteresse geweckt wird. Also es geht nicht darum, das flächendeckend einzuführen, es geht darum, flächendeckend zu ermöglichen, es einzuführen, weil die Initiative ja eindeutig von den Jugendlichen kommen muss. Ja gut, aber die Möglichkeit an sich ist ja schon da, oder nicht? Also im Prinzip könnte doch in jeder Kommune Jugendliche hingehen und das, hingehen und sagen, wir möchten das gern. Es gibt aber beispielsweise auch Kommunen, die sagen, oh, wir hatten da mal einen Modellversuch, den hatten wir ein Jahr am Laufen, da war die Resonanz schlecht, das machen wir nicht mehr. Also im Prinzip zu sagen, wenn Jugendliche ankommen und das machen möchten, dann muss die Kommune dazu zu bringen, dass sie es auch macht, dann wirklich macht. Und die Unterstützung zusichert. Wenn nämlich irgendwelche Jugendlichen in einen Raum gestellt werden und gesagt wird, macht mal was, dann bringt das reiflich wenig. Aber wenn man das Ganze dann noch betreut durch Personal, das vielleicht weiß, wie so ein Jugendparlament funktioniert und was das können muss und was weiß ich nicht alles, dann wäre das, glaube ich, fruchtbarer. Ja gut, alles klar. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist das Wahlverfahren, der, wenn mein Dienst jetzt steht, genau, PA 291. Lies ihn doch am besten mal ganz kurz vor und erläutere ihn. Jupp. Mitglieder der Jugendparlamente sollen demokratisch in den Schulen an jährlichen Aktionstagen gewählt werden können. Hierzu wird für einen bestimmten Zeitraum der Unterricht unterbrochen und die Wahlen finden in Aulen, Mensen oder anderen geeigneten Lokalitäten statt. Während der Wahlen wird vom Lehrpersonal individuelle Hilfe für die Schüler angeboten, welche während der Wahl die Möglichkeit erhalten sollen, Hausarbeiten sowie von den Lehrkräften erteilte Aufgaben zu lösen. Die Wahlen müssen den Standards einer allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl entsprechen. Das soll einfach bedeuten, dass die Wahlen an einem zentralen Ort durchgeführt werden, an dem jeder Wähler im Prinzip sein muss, weil er ja eine Schulpflicht hat. Und somit kommt es nicht vor, dass irgendwer sagt, wie, wir haben ein Jugendparlament, davon wusste ich ja gar nichts, das hätte ich ja mitwählen können. Einfach das Angebot an einer zentralen Stelle, das zu machen. Und wichtig ist uns dabei halt auch, dass diejenigen, die schon gewählt haben, nicht einfach irgendwie rumdümpeln, sondern ja, währenddessen betreut werden und ihre ja, Arbeiten weiter erledigen können und eventuell irgendwelche Absprachen mit Lehrern machen können und so weiter und so fort. Also, wenn ich das richtig verstehe, nach dem Motto, in der Aula der Schule wird die Wahlurne aufgestellt, die Wahl ermöglicht, und dann wird halt, ich sag mal, klassenweise oder so, gehen die Leute runter wählen und gehen danach wieder in die Klasse und arbeiten dann an Hausaufgaben etc. weiter. Nicht direkt. Klassenweise würde ich das nicht machen. Ich würde einfach als Lehrer sagen, Leute, da unten ist jetzt Wahl. Ich mache hier individuellen Unterricht. Wer hingehen will, geht hin, kommt dann einfach zurück und dann machen wir hier weiter. Und sobald dieser Slot dann halt zu Ende ist, kann in dem Stoff weitergemacht werden. Gut, alles klar. Dann kommen wir zum Teil 3. Schüler als Wahlhelfer, das ist der PA 292. Wenn du kurz Ja, vorlesen würdest. gerne. Als Wahlhelfer sollen Schüler auf freiwilliger Basis eingesetzt werden, welche in frühzeitigen Workshops, zum Beispiel in Form von Nachmittags-AGs, auf die Aufgabe vorbereitet werden. Zudem werden sie während des Wahlvorgangs durch Angestellte oder Lehrkräfte betreut, sodass aufkommende Fragen beantwortet werden können. Die Kontrolle des aktiven Wahlrechts beschränkt sich auf bloße Namensliste, sodass keine sensiblen Daten an die Mitschüler gelangen. Diese Listen werden klassenweise zur Verfügung gestellt, sodass eine schnelle Durchsuchbarkeit gewährleistet wird. Soll ich direkt erklären? Ja, mach mal. Okay. Wir haben ja bei dem aktuellen Wahlrecht auch sowas wie Wahlhelfer. Die werden aus dem Volk rekrutiert. Da wird im Prinzip von der Wählergruppe gleichzeitig auch die Wahl geleitet. Und um das Ganze in die Schulen so abzubilden, könnte man dahergehen und auch die Schüler als Wahlhelfer einsetzen, damit die auch schon mal ein bisschen demokratisches Verständnis kriegen. Vielleicht hat ja der eine oder andere sogar Bock darauf und interessiert sich dadurch im Endeffekt mehr für Politik, als er es ohne diesen Wahlhelferposten tun würde. Und das mit den Namenslisten beruht darauf, dass man ja bei dem aktuellen Wahlrecht irgendwie 1000 verschiedene verwalterische Akte hat und ja, dass das auf der Schule eigentlich nicht nötig sein sollte. Und Namenslisten sollten da eigentlich ausreichen. Ja gut, klar, die Schule sollte ja auch eigentlich wissen, wer bei ihr angemeldet ist, ne? Wohl wahr. Gut. Ich denke, dazu brauchen wir nicht wirklich viel sagen. Kommen wir zum Teil 4. Jugendthemen müssen in die Jugendparlamente. Das ist der PA 294. Ja. Anträge, welche durch die zugehörigen Parlamente beraten werden und offenkundig die Rechte von Jugendlichen und Kindern betreffen, müssen zur Beratung in das Jugendparlament eingebracht werden. Dieses kann über den Antrag abstimmen und dem Parlament das Ergebnis der Abstimmung mitteilen. Die Piraten bedauern, dass solche Abstimmungen keine direkten Auswirkungen auf den parlamentarischen Prozess haben werden. Allerdings wünschen wir uns, dass die Parlamentarier auf die Entscheidung der Jugendlichen Rücksicht nehmen, sie als Empfehlung ansehen und die Abstimmungen und Stellungnahmen in ihre Meinungsbildung einbeziehen. Das rührt einfach daher, dass die Jugendparlamente ja momentan mit keinen wirklichen Rechten bestückt sind. Man sollte aber, das wurde glaube ich auch gerichtlich bestätigt oder so, dass Jugendliche und Kinder, auch wenn es um sie geht, in der Gesetzgebung dazu angehört werden müssen. Und deswegen würden die Jugendparlamente dann halt sämtliche Sachen, die sie betreffen, überwiesen bekommen, hätten einen gewissen Zeitraum, dieses zu bearbeiten. Und passiert das nicht, dann ist es egal. Passiert das, dann sollten die Parlamentarier am besten das in ihre Meinungsbildung mit einbeziehen. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Ja, sicher. Im Prinzip da, wo dann durch die Ermöglichung sich wirklich ein Jugendparlament gebildet hat, dass das dann halt auch wirklich mit einbezogen wird und nicht irgendwie, ich sag mal, im Sande verläuft, sondern auch wirklich dann, ich sag mal, in Anführungsstrichen ernst genommen wird. Ja, wenn die Jugendlichen merken, dass sie ernst genommen werden, dann ist ja auch die Motivation eine viel größere, das weiterzumachen. Ja gut, kommen wir zu Teil 5, dem Antragsrecht. Das ist der PA Sekunde 295. Genau. Elementar für die Funktionalität und Attraktivität solcher Jugendparlamente ist in den Augen der Piraten ein Antragsrecht im zugehörigen Parlament. Ist den Parlamentariern die Formulierung der Anträge zu ungenau, so sollten diese an das Jugendparlament mit der Erklärung der Mängel zurückgeschickt werden, damit der Text überarbeitet werden kann und nicht aufgrund von Lappalien abgelehnt wird. Wir vom AK Jugend sind der Meinung, dass ein solches Antragsrecht eigentlich nötig ist, damit auch die Jugendlichen in die Parlamente Ideen einbringen können und dadurch ein Mehr an Mitbestimmung ermöglicht wird. Und wenn die Anträge nun nicht so gut sind, weil die Parlamentarier sagen, ach, da ist ein Wort falsch oder das gefällt uns so nicht, dann am besten zurücküberweisen, anstatt zu sagen, das gefällt uns nicht, wir lehnen das jetzt direkt ab, weil man dann nämlich denselben Antrag nicht noch einmal ohne Probleme einreichen kann. Ja, jetzt habt ihr aber, lese das ja gerade nebenbei geschrieben, nur Anträge. Soll sich das wirklich auf alle Bereiche beziehen oder nur auf Jugendthemen? Ja, optimalerweise wäre das auf alle Bereiche, weil Jugend sowieso ein Querschnittsthema ist. Ja gut, ich frage nur, weil, um das zu erläutern. Gut. Kommen wir dann mal zum Teil 6, Wahlsystem und Kandidatenvorstellung. Wahrscheinlich PA 296. Ja, das ist richtig. Als Wahlrecht empfehlen die Piraten die Wahl über Listen, welche im Voraus von Jugendinitiativen, Organisationen sowie einzelnen Schülern aufgestellt werden können. Kandidaten für die Jugendparlamente sollen die Möglichkeit bekommen, sich und ihre Positionen auf einer für diese Zwecke zu errichtenden Homepage vorzustellen. Die Informationen sollen über Video sowie Textform bereitgestellt werden können. Das rührt einfach daher, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Naja, ich denke mal, ich weiß nicht, was ihr euch dabei gedacht habt. Ich würde darunter verstehen, dadurch, dass die Kinder und Jugendlichen ja auch sehr verstreut sind, dass es da eine zentrale Möglichkeit gibt, sich zu informieren. Ja. Wer halt kandidiert. Das zum einen und zum anderen wäre es meines Erachtens sinnlos, in die Jugendparlamente Leute zu wählen, die einzeln kandidieren ohne eine Liste. Also das kann natürlich auch gemacht werden, aber wenn man einzeln kandidiert, dann muss man einen riesen Reibach machen, um überhaupt gewählt werden zu können, muss in hunderte verschiedene Schulen, naja, übertrieben, aber mehrere Schulen reisen, um sich da vorzustellen, und das würde durch Listen sehr vereinfacht. Und das mit der Internetplattform natürlich dafür, dass man einfach zentral die Informationen hat. Ja gut, klar. Gut, ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn ist ja auch so möglich, dass sich Leute, ich sag mal, einzeln bewerben. Ich habe jetzt noch nie wirklich was, bis auch bei Bürgermeisterwahlen, was davon mitbekommen, dass sowas wirklich erfolgreich war. Aber gut, warum nicht, ne? Ja, die könnten dann im Prinzip ja auch eine Liste aufstellen, und zwar die Hans-Peter, was weiß ich, Liste, wo einer draufsteht. Ja, genau. Ist also mehr so ein bisschen, wie das System läuft. Genau. Gut, Form der Kommunikation, Teil 7. PA 296 müsste es dann sein. Nee, 97. Genau, der PA 297 ist, während die Landes- und Bundesjugendparlamente überwiegend im Internet tagen werden, soll für Stadt- und Kreisjugendparlamente ein regelmäßiges Vor-Ort-Treffen anberaumt werden, welches mindestens einmal im Quartal stattfinden soll. Hier haben wir tatsächlich das erste Mal in dem ganzen Antragsblock geschrieben, dass es Landes-, Bundes-, Kreis- und Stadtparlamente geben soll. Ganz bewusst deswegen, dass es ja auch sein könnte, dass Piraten dagegen sind und das nur auf kommunaler Ebene haben wollen. Der zweite Kern dieser Sache ist, dass Treffen auf Bundes- und Landesebene nicht wirklich zentral stattfinden können, weil dann verstärkt die Schüler aus Düsseldorf, Berlin etc. Bevorzugt würden und oder dann vielleicht sogar Fahrtkosten gezahlt werden müssten und so weiter und so fort. Auf Stadt- und Kreisebene kann man schon eher Real-Life-Treffen machen, aber überwiegend würde das alles im Internet stattfinden. Ja, aber ihr schreibt das so, als ob das schon so wäre. Während die Landes- und Bundesjugendparlament überwiegend im Internet tagen werden, steht das schon irgendwie fest, dass das so sein soll? Also für mich liest sich das jetzt so, als ob es schon irgendwo stände. Keine Ahnung. Das steht in dem Sinne schon irgendwo, dass wir ja Teil 1 angenommen haben müssen, um Teil 7 überhaupt abzustimmen. Und wenn man das dann zusammenfügt, Moment, die Piraten sehen große Potenziale in den bereits vorhandenen kommunalen Jugendparlamenten, bla bla bla, das Ausweiten und so weiter und so fort. Und dann kommt der Passus, dass diese Parlamente, also Landes- und Bundesjugendparlamente, überwiegend im Internet tagen werden und so weiter und so fort. Also dieser Antragsblock basiert grundsätzlich immer auf Teil 1 und kann nur mit diesem Teil 1 auch angenommen werden. Ja gut, dass du sagst. Ich hätte das jetzt anders verstanden. Also ich persönlich, für mich hätte es anders formuliert. Aber wenn das so erklärt ist, ist es ja in Ordnung, dass man wenigstens, was ihr damit meint. Ja, deswegen haben wir es auch in alle 6 Teile, also 2 bis 7, reingeschrieben, dass das ein Aufbauantrag für PA 289 ist. Ja, das war dann auch schon der komplette Block. Und ja, zusammenfassend gesagt, ist es im Prinzip, ja, wie soll man sagen, die Schaffung der Möglichkeiten der Jugendparlamente komplett mit Wahlsystem, Tagungssystem und so weiter und so fort. Ja, wir würden halt gerne den Jugendlichen eine Stimme geben, die auch gehört wird. Und das ist unsere erste Forderung. Da kommt aber noch mehr. Also habt ihr quasi für 13.1 oder 13.2 schon weitere Anträge im Petto, die ihr vorbereiten wollt? Nein, wir unterhalten uns momentan über verschiedene Dinge, beispielsweise eine eventuelle Nahverkehrsbahncard 100 für Schüler, falls sich sowas umsetzen ließe, damit man einfach die Mobilität ein bisschen erhöht. Aber das steckt alles noch in Kinderschuhen und ist noch nichts formuliert. Aber wir treffen uns jetzt zweiwöchig und da wird wohl noch was kommen. Habt ihr euch denn auch schon bundesweit vernetzt? Weil gerade hast du nur vom AK NRW gesprochen. Ich weiß gar nicht, gibt es bundesweit in anderen Bundesländern noch Arbeitskreise für Jugendpolitik? Es gibt oder gab mal eine AG Jugend, die hat irgendwie gestartet. Das geschätzte Durchschnittsalter in dieser AG Jugend liegt so bei 30 bis 40. Und wir haben uns halt gedacht, wir machen das mal ein bisschen jünger. Und das AK Jugend NRW bezieht sich im Grunde darauf, dass wir beispielsweise Olaf Wegner in seiner parlamentarischen Arbeit unterstützen möchten und dann direkt mit dem AK Jugend NRW signalisieren, das ist primär auf NRW gemünzt, macht aber auch Bundespolitik, das ist so nebenbei. Ja, wie ist denn der Altersdurchschnitt im AK Jugend NRW dann? Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, so bei 19. Also ihr habt also definitiv auch Leute, die erst 15, 16, 17 Jahre alt sind. Ja, auf jeden Fall. Weil ich sag mal, wenn du sagst, dass die AG eher im Schnitt 30 ist, ist es ja wieder mehr, dass, ich sag mal, so ältere Leute wie ich über die Jugend reden und nicht selber die Jugend sich daran beteiligt. Ja, ich bin einer der Ältesten in diesem AK. Es ist auch ganz bewusst ein Arbeitskreis der jungen Piraten NRW und nicht der Piratenpartei. Es darf natürlich jeder Pirat mitmachen und wenn wir jungdenkende alte Säcke haben, dann sind die auch herzlich eingeladen. Aber es geht halt darum, ein bisschen aus Sicht der Jugend die Politik zu machen. Alte Säcke, immer diese vorlaute Jugend, ja, ja. Nein, Entschuldigung, war Spaß. Ja, nee, es ist ja bei Piraten üblich, dass das alles offen und frei ist. Und da finde ich das auch ganz gut. Ich muss selber sagen, ich habe das jetzt neulich wieder gemerkt, ich selber bin ja mit 33 auch noch nicht so alt, zumindest fühle ich mich nicht so alt, aber trotzdem, wenn ich da meine Neffen sehe oder auch Mitpiraten, die erst im Bereich der 20er sind, dann merke ich schon, dass das ein großer Unterschied ist, auch in der Denk- und in der Sichtweise, weil die Probleme, in denen man gerade steckt, eigentlich ganz andere sind. Und die Probleme, die man früher hatte, weit weg sind. Von daher finde ich es ganz gut, dass ihr so viele junge Teilnehmer auch dabei habt. Ja, das ist natürlich richtig. Ich höre auch immer das Argument, Leute, die alt sind, waren auch mal jung. Leute, die jung sind, waren aber noch nie alt. Das ist natürlich ein tolles Argument, zu sagen, wir können auch Jugendpolitik, aber die Art der Jugend hat sich so stark verändert innerhalb der letzten Jahrzehnte, dass, glaube ich, schon junge Leute gebraucht werden, um alles nachzuvollziehen. Ich sehe mich da beispielsweise auch als ein bisschen zu alt, aber deswegen schaue ich ja junge Leute um mich, die mich da unterstützen können. Ja, ich sag mal, der Spruch ist nicht ganz unrichtig, aber er deckt nicht wirklich das ab, was eigentlich sein müsste. Und zwar, dass junge Leute sich überlegen, was sie möchten, dann mit älteren Leuten sprechen, um vielleicht ein Feedback zu kriegen aus einer anderen Sicht und dass man dann gemeinsam darüber spricht. Und nicht, dass die Alten für die Jungen machen und dass die Jungen ganz alleine machen, ohne sich die Erfahrung dazu zu holen. Ich sag mal, das Mittelding ist wahrscheinlich da wieder die richtige Lösung. Ja, sehe ich genauso irgendwie. Ja gut, dann haben wir jetzt auch nochmal den Arbeitskreis Jugend NRW vorgestellt. Wir treffen uns regelmäßig im Mumble NRW, im Channel Nordrhein-Westfalen, Junge Piraten. Und ja, das ist dienstags 19.30 Uhr, alle 2 Wochen, steht aber eigentlich immer auf der Homepage akjugend.jupis-nrw.de. Genau, ich werde auch nochmal die AK-Jugendseite des Wikis der Jungpiraten auf der Blogseite verlinken. Da stehen dann auch die Links zu den Anträgen, das könnt ihr euch dann alles nochmal durchlesen. Ja, Jonas, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, die Anträge hier vorzustellen. Und ja, ich wünsche danke euch auch dann an dich. Ja, kein Problem. Dafür sind wir da vom Krähennest. Ich wünsche euch viel Erfolg mit euren Anträgen auf dem Parteitag in Bochum. Ja, wird sich ja zeigen, ob da irgendwas angenommen wird oder ob es überhaupt behandelt wird. Würde mich natürlich freuen, aber wenn nicht, dann wird es halt im Frühjahr nochmal eingereicht. Genau. Also mal bei 1400 Seiten, was ich jetzt gelesen habe, Antragsseitenbuch, das werde ich mir jetzt auch dieses nächste Wochenende nochmal reinziehen müssen. Da wird wahrscheinlich sehr viel unterm Tisch fallen. Da bin ich gespannt, was denn wirklich hinterher behandelt wird. Und auch dafür drücke ich euch dann natürlich die Daumen. Jo, danke. Dann schönen Tag noch. Danke gleichfalls. Tschüss. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.